Karneval ist es. Würde befreit, göbelt die üppige Nachbarin. Kaum, dass sie aus dem Taxi getorkelt, morgens um 3. Jene, die sonsten an Wuchs und Zucht gleichet, den streng geschnittenen Hortensien, welche vereinzelt sich heben aus den granitenen Garten. Speichelfäden rinnen herab auf das schellenverzierte, samtene Kleid. Und siehe nur da, itzt und stürzt sie, es ergreife zu spät den fleischigen Arm, der nicht minder angeschlagene, narrenbekappte Gatte. Und zu Boden sinken sie beide, Raubgut des Dionys, wo schon die schillernde Lache vom festlichen Mahle gelagert. Ein ums andere Mal steigen und fallen sie nun wie die Gestade des Meeres. Es zieren die edlen Gewänder, blitzenden Gemmen gleich, würflige Reste der Speise, und es lallen die Münder der weislichen Rede enthoben. Endlich quert das besudelte Paar die schützende Pforte. Schlummert nun traumlos dem nächsten Gelage entgegen.